einmal ein König, der hat einen großen Floh, den liebt er gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der Schneider kam heran, und ich dem Junker Kleider und biss ihm Hosen an. In Sammel und in Seide ward ihr nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, gleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herren und Frauen am Hofe, waren sehr geplagt, die Königin und die Zofe, gestochen und gelagt. Und durften sie nicht knicken, und weg sie Junke nicht, wir knicken und ersticken doch. Ja, wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer stickt, wenn einer stickt.